Kundgabennummer 4847 vom 26.02.1950. Vorgang der Wiederkunft Christi. Himmelfahrt. Meine Wiederkunft, mein Kommen am Ende der Welt, wird von den Menschen angezweifelt, die nicht ganz fest im Glauben sind. Und doch könnten sie die einzelnen Phasen der Endzeit erkennen und auch meine Gegenwart wahrnehmen, so sie nur achtsam wären. Ich bleibe bei euch bis an der Weltende. Diese Worte allein schon sollten genügen, dass ihr euch ein richtiges Bild machet von meiner Wiederkunft. Dass ich körperlich sichtbar nicht unter euch weile, müsst ihr euch also den Sinn meiner Worte geistig verstehen lassen. Ich weile geistig bei den meinen, bis an der Weltende. Denn ich bin ihnen gegenwärtig zu jeder Stunde und an jedem Ort. Und das seit meiner Auffahrt zum Himmel. Denn ich habe gesagt, ich bleibe bei euch. Also war ich geistig immer bei den meinen und bleibe bei ihnen bis an der Weltende. Ich aber kündete den Menschen zu jener Zeit meine Wiederkunft an, mein Kommen in den Wolken. Sonach musste diese Wiederkunft so zu verstehen sein, dass die Menschen mich erschauen können, gleich wie meine Jünger mich auffahren sahen zum Himmel. Geistig zwar bin ich immer bei euch Menschen, so ihr euch meiner Gegenwart würdig erweiset. Leiblich aber komme ich wieder, wenngleich nicht im irdischen Leib, doch denen schaubar, zu denen ich wiederkommen will. Ich habe aber die Wiederkunft angekündigt. Folglich könnet ihr Menschen sie auch mit Gewissheit erwarten, so ihr meinem Wort glaubt und zu denen gehört, die das letzte Ende erleben. Nicht ohne Grund gab ich diese Verheißung vor meiner Auffahrt in den Himmel. Ich ersah den Geisteszustand der Menschen in der Endzeit. Ich sah auch die ungeheure Not der Gläubigen, die mir ihre Treue bewahren wollen und überaus stark bedrängt werden. Und ich sah ihr Ringen den schwersten Kampf, den die Menschen um meines Namens Willens ausfechten müssen. Ich sah ihren Willen und die große Gefahr, inmitten von Teufeln standzuhalten. Und darum versprach ich ihnen meine persönliche Hilfe, die ich auch leisten werde, so es an der Zeit ist. Ich selbst will kommen zu den meinen und ihnen beistehen im letzten Kampf. Und so werden mich viele erschauen dürfen, denn ich werde immer dort sein, wo die Not groß ist und die meinen mich brauchen. Sie werden mich sehen als Mensch mit Fleisch und Blut. Doch nicht von einer Frau geboren, sondern ich komme von oben und umgebe mich mit einer euch schaubaren Form, auf dass ihr mich ertragen könnet. Und jeder, der mich sieht, wird von Kraft durchflutet sein und den letzten Kampf auf Erden bestehen. Dann aber komme ich in den Wolken, um die meinen heimzuholen in das Reich des Friedens. Dieses Kommen wird genauso stattfinden wie umgekehrt, meine Auffahrt zum Himmel. Ich werde strahlend im Licht, doch von Wolken verhüllet, um euch schaubar sein zu können, zur Erde niederkommen und die meinen versammeln, um sie zu retten aus größter Not und Bedrängnis von Seiten der Dämonen, der Unterwelt, wie auch vor dem letzten Zerstörungswerk, dem alles zum Opfer fällt, was lebt in, auf und über der Erde. Doch dieses Kommen in den Wolken wird auch nur von denen gesichtet werden, die zu den meinen gehören. Denn die Anhänger meines Gegners vermögen mich nicht zu schauen. Es ist eine geistige Wiederkunft und doch auch irdisch wahrnehmbar. Doch eben nur von jenen, die geistig wiedergeboren sind, die im tiefen lebendigen Glauben stehen und also sowohl meine ständige Gegenwart bis an der Weltende wie auch mein sichtbares Wiederkommen ohne Zweifel gelten lassen, weil das Herz, der Geistesfunke im Menschen, sie belehrt und sie so nach zu denen gehören, bei denen ich bleibe bis an der Weltende. Sie glauben es, dass ich wiederkomme, und ihren Glauben lasse ich nicht zu Schanden werden. Amen.